Ein altes Volkslied, die Wunderblume. Es blüht eine schöne Blume in einem weiten Land, die ist so selig geschaffen und wenigen bekannt. Ihr Duft erfüllt die Tale, ihr Glanz erleuchtet den Wald, und wo ein Kranker sie sieht, die Krankheit weichet bald. Wo kommt im Morgenwinde die blitzende Sonne her? Was glüht am kühlen Abend, auf Bergen, an Wolken, im Meer? Die Bäche und Seen erglänzen im klaren Mondenschein. Am Himmel sind unsere Hütten, drin leuchten die Sternelein. Drei Könige kamen gezogen zu einem Heiligtum. Der Stern stand über dem Hause, drin lag die schöne Blum. Wenn ich zwei Augen erblicke, die funkeln hin und her, so wünsch ich, dass im Herzen die süße Blümlein wär.